Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Warum lachen wir eigentlich? Und warum ist es so ansteckend? Lachen ist ein komplexes neurologisches Programm, das sich in gleich mehreren Hirnregionen abspielt. Es entspannt und baut Stress ab. Manche Ärztinnen und Ärzte wünschen sich deshalb sogar Lachen als Therapie. Ist ja bekanntlich die beste Medizin. Man geht davon aus, dass der Mensch vor seinem Spracherwerb im Grunde nur zwei kommunikative Möglichkeiten hatte. Wohlbefinden durch Lächeln und Lachen anzuzeigen und Missbefinden durch Weinen. Wenn ich sage, man hat im Moment des Lachens keine Angst, dann meine ich ganz schlicht, dass man ja sagt, ich platze vor Lachen und dass Angst enger bedeutet. Während des Momentes des Lachens bin ich auf gar keinen Fall innerlich eng. Das Sprichwort Lachen ist die beste Medizin, ist mehr als nur eine Volksweisheit. Bis zu 300 Muskeln sind beim Lachen aktiv. Wer viel lacht, zwingt den Körper zu Höchstleistungen, senkt die Anzahl der Stresshormone und nimmt viel Sauerstoff auf. Aber trotzdem wird das Lachen wissenschaftlich betrachtet häufig noch eher spöttisch belächelt. Viele Wissenschaftler, wie beispielsweise Winfried Bartlen, bedauern, dass die generelle Bedeutung des Lachens für unser physisches und psychisches Wohlbefinden häufig unterschätzt wird. Der Leiter der Klinik für Kinderchirurgie am Universitätsklinikum in Greifswald gehört zu den wenigen Pionieren in Sachen Lachforschung im Krankenhaus. Wir haben also über ein paar Wochen lang die Clowns bei uns mitlaufen lassen auf der Visite, auf der Station. Es war ganz schön anstrengend, kann ich Ihnen sagen, weil die natürlich über alles und jeden lustig gemacht haben, einschließlich die Ärzte und Schwestern. Winfried Bartlen berichtet über die Pilotstudie, die er an der Kinderklinik in Greifswald initiiert und durchgeführt hat. Aber es gab wirklich gute Stimmung und die haben auch die Kinder mit begleitet zu den Operationen, zum Teil auch dann wieder in Empfang genommen. Und wir konnten halt auch nachweisen, was wir eigentlich schon erwartet hatten, dass es den Kindern mit Clownbegleitung halt deutlich besser ging, dass sie glücklicher waren, dass sie selbstbewusster waren, dass sie die Operation besser überstanden haben als die Kinder, die eben nicht begleitet wurden. Und auch das ist neu, auch der Oxytocin war nach der Behandlung deutlich höher im Speichel bei den Kindern, die eben von Clowns bespaßt worden waren. Die Clowns in Greifswald kamen nicht nur an zwei Nachmittagen in der Woche vorbei, wie es an vielen Kinderkliniken mittlerweile üblich ist, sondern waren rund um die Uhr da. Bei der Visite, bei der Essensausgabe, beim Verbandwechsel. Das Arbeitsklima und die Stimmung auf der Station haben sich dadurch nachhaltig verbessert, so der Kinderchirurg. Denn es sei den Clowns gelungen, trotz aller Sorgen und Belastungen Zuversicht und Optimismus zu verbreiten. Darum habe ich auch die Studie angefangen, um eben auch zu zeigen, gerade in einer Kinderklinik ist es extremst wichtig, Lachen reinzubringen, Humor reinzubringen, die Eltern ein bisschen aufzulockern in ihrer Anspannung der Sorge um das Kind. Ist ja alles berechtigt, ist auch verständlich, aber es hilft nur nicht in der Situation selber. Auch das haben wir in der Studie gezeigt, auch die Eltern sind dann optimistischer, wenn ihr Kind optimistisch ist. Und dann steigern sie sich gegenseitig hoch. Man übersteht es dann doch deutlich leichter, als wenn man da mit einer Weltuntergangsstimmung hineingeht. Bessere Stimmung bei Eltern und Kindern, bessere Stimmung bei den Ärzten, Schwestern und Pflegern. Das ist ein positives Ergebnis dieser Studie. Aber Winfried Bartlen konnte mit dem Projekt auch zeigen, dass sich das Wohlbefinden der Kinder dadurch messbar veränderte. Es ist eine kleine Studie, eine Pilotstudie, aber es ist statistisch signifikant. Es war ja gar nicht so einfach. Wie misst man eigentlich das Glück bei Kindern? Da haben wir uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, sehr viel Literatur auch gewälzt. Und ich bin heilfroh, dass wir dann diese Konstellation zusammengefunden haben mit unserem Institut für klinische Chemie, eben das Oxytocin nicht invasiv, also den Kindern nicht Blut abzunehmen deshalb, sondern einfach nur ein Wattestäbchen in den Mund, worauf sie dann eben fröhlich drauf rumgekaut haben. Mit dem Wattestäbchen hat das Team der Kinderklinik Speichelproben genommen und deren Oxytocinwert gemessen. Er lag bei den Kindern, die von den Clowns umsorgt und aufgeheitert worden waren, um rund ein Drittel höher als bei der Vergleichsgruppe. Eine durchaus relevante Größe, denn Oxytocin ist auch als Kuschel- oder Bindungshormon bekannt. Es fördert das prosoziale Verhalten. Dieses Ergebnis hat Winfried Bartlen nicht wirklich überrascht. Denn der Mediziner ist davon überzeugt, dass Lachen gesund ist, auch wenn erst ansatzweise geklärt ist, warum das so ist. Der Kinderarzt wünscht sich deshalb, dass das Lachen stärker in den Krankenhausalltag integriert wird, quasi als erweiterte Therapie. Bis dahin aber ist es noch ein weiter Weg, obwohl mittlerweile auch einige physiologische Erkenntnisse über das Lachen gesichert sind. Durch das tiefe Einatmen nimmt die Lunge zum Beispiel 3 bis 4 Mal mehr Sauerstoff auf als normalerweise. Manche Gefäße erweitern sich dabei um bis zu 50%. Und auch die Muskulatur wird durch das Lachen ziemlich beansprucht. Nicht nur das Zwerchfell bewegt sich dabei heftig. Von den rund 650 Muskeln unseres Körpers sind bis zu 300 am Lachen beteiligt, erklärt Rainer Stollmann, Professor für Lachforschung an der Universität Bremen. Die weißen Blutkörperchenproduktion vermehrt sich, Glückshormone werden ausgeschüttet, Tränen rinnen aus ihren Augen, sie bellen und können nichts mehr hören. Das heißt, in gewisser Weise sind sie ja sinnlich abgekapselt von der Welt und machen sozusagen ihren eigenen Lärm. Der Organismus schüttet vor allem vermehrt Hormone aus, die eng mit dem körpereigenen Belohnungssystem zusammenhängen, wie etwa Dopamin, Oxytocin und Serotonin, während sich gleichzeitig das Stresshormon Cortisol durch das Lachen abbaut. Das erklärt auch, warum es Spaß macht zu lachen und warum Lachen so ansteckend ist. Das Belohnungssystem des Körpers will mehr davon. Ein Phänomen, das sich in allen Kulturen beobachten lässt, bei Menschen jeden Alters. Worüber gelacht wird, ist kulturell und sozial erlernt. Die Fähigkeit zu lachen aber ist angeboren und gehört zur menschlichen Grundausstattung. Wahrscheinlich hat der Vorfahr von Mensch und Anthropoiden, Menschenaffen, schon gelacht. Und das heißt, das Lachen ist vor 8 Millionen Jahren erfunden worden. Sagt der Bremer Lachforscher Rainer Stollmann. Denn einerseits haben Forscher bei Versuchen mit Menschenaffen zeigen können, dass auch diese lachen, wenn sie gekitzelt werden oder wenn etwas Überraschendes geschieht. So konnten beispielsweise Gorillas dabei beobachtet werden, wie sie Purzelbäume schlugen, um jüngere Affen zum Lachen zu bringen. Und Affen necken sich auch untereinander mit dem Ziel, Spaß zu haben, darüber zu lachen. Andererseits, für die Annahme, menschliches Lachen sei eine evolutionär bedingte Konstante, spricht die Tatsache, dass das Lachen seinen Ursprung in einem der ältesten Areale des Gehirns hat, im sogenannten limbischen System. Das ist der Bereich des Gehirns, der vereinfacht gesagt für das Fühlen und die Gefühle zuständig ist. Bisher ist es den Neurowissenschaftlern aber noch nicht gelungen, mit den bildgebenden Verfahren abzubilden, was genau beim Lachen in Körper und Gehirn passiert. Einfach deshalb, weil keiner still liegen kann, wenn er oder sie herzlich und heftig lacht. Das aber ist die Bedingung, um die hochauflösenden Gehirnbilder überhaupt machen zu können. Bei Bewegung verwackeln sie. Der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Tieren dadurch, dass er sich in besonderer und einzigartiger Weise prosozial verhält. Das unterscheidet ihn auch von seinen nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Bedingung dafür ist die Kommunikation mit anderen. Und hier kommt das Lachen ins Spiel, sagen Wissenschaftler wie beispielsweise Dr. Michael Titze. Der Psychologe und Lachtherapeut aus Tuttlingen beschreibt das Lachen als eine der beiden ursprünglichen Kommunikationsformen, die für die Entwicklung der Menschheit grundlegend waren. Man geht davon aus, dass der Mensch vor seinem Spracherwerb, das muss also schon einige 100.000 Jahre her sein, im Grunde nur 2 wirklich elementare kommunikative Möglichkeiten hatte. Wohlbefinden durch Lächeln und Lachen anzuzeigen und Missbefinden durch Weinen. Und erst aus diesen beiden affektiven Verhaltensweisen, Lachen und Weinen, habe sich dann im Laufe der Evolution Sprache entwickelt. Auch die Tatsache, dass jedes Individuum exakt diese Phase als Säugling durchläuft, sieht der Lachforscher Michael Titze als Bestätigung für diese These. In der Entwicklungsgeschichte habe das Lachen auf dieser nonverbalen Ebene Zustimmung und Freude signalisiert, und zwar gerichtet an die Gruppenmitglieder der eigenen Gruppe. Darüber hinaus aber habe das Lachen schon damals noch eine andere soziale Funktion gehabt, nämlich die der Ausgrenzung und Abgrenzung von Gruppenfremden, das heute noch bekannte Auslachen. Gegenüber Außenstehenden, also Gruppenfremden, war es eine Drohgebärde. Es war etwas, was fremde Gegner der eigenen Sippe einschüchtern sollte und gleichzeitig eben denjenigen, die zur eigenen Bezugssippe gehörten, denen signalisieren sollte, gemeinsam sind wir stark. Das Lachen hat demnach in der menschlichen Frühgeschichte mit dazu beigetragen, das Sozialgefüge zu festigen. Dieser Effekt lässt sich bis heute beobachten. Menschen, die miteinander lachen, fühlen sich spontan miteinander verbunden. Im Laufe der Entwicklungsgeschichte sind nicht nur die verbalen Kommunikationsformen immer subtiler und vielschichtiger geworden, sondern auch das Lachen. So unterscheiden wir nicht nur verschiedene Arten des Lächelns, sondern auch unterschiedliche Lacharten, wissenschaftlich die sogenannte Lachsprache, wie der Bremer Kulturwissenschaftler Rainer Stollmann erklärt. Lachen und Lächeln kann alles bedeuten. Sie können Lachen mit fast jedem Eigenschaftswort verbinden. Teuflisches Lachen, freundliches Lachen, herzliches Lachen, sardonisches, sadistisches, was immer Sie wollen, können Sie dem zufügen. Das ist die sogenannte Lachsprache. Und deren Bedeutung ist kulturell und sozial vermittelt. Deshalb unterscheidet sich auch, worüber und wie Menschen lachen. Ob über Witze, Wortspiele, Ungeschicklichkeiten, über Ironie oder Bosheiten. Nach bisherigem Forschungsstand können auch Pferde und Ratten lachen. Aber das tun sie nur, wenn sie gekitzelt werden. Kinder lachen angeblich rund 400 Mal pro Tag. Erwachsene sollen im Durchschnitt täglich auf rund 15 Mal Gelächter kommen. Für Rainer Stollmann, Professor für Gelotologie, wie die Lachforschung wissenschaftlich heißt, hat das Lachen als angeborene Eigenschaft eine ganz besondere Bedeutung, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Lachen ist nicht nur ein Reflex, zum Beispiel auf Kitzeln, sondern es befreit auch von Zwängen und Ängsten. Wenn ich sage, man hat im Moment des Lachens keine Angst, dann meine ich ganz schlicht, dass man ja sagt, ich platze vor Lachen und dass Angst Enge bedeutet. Während des Momentes des Lachens bin ich auf gar keinen Fall innerlich eng, sondern ich bin anarchisch, alles fliegt in die Luft. Dieses Lachen nennt Rainer Stollmann das fette Lachen. Es kommt spontan von innen, lässt sich kaum beherrschen und bricht sich Bahn, während die Augen tränen, die Nasenflügel sich weiten und die Lachenden sich zuckend bewegen. Bei diesem unmittelbaren, fetten Lachen laufen im Körper viele Prozesse gleichzeitig ab. Deshalb spricht der Kulturwissenschaftler Stollmann sogar von einer Art Anarchie im Körper. Warum aber die Menschen derart reagieren und so ungestüm lachen, dass sie sozusagen die Kontrolle über sich und ihren Körper verlieren, darüber rätseln die Forscher. Und sie haben durchaus unterschiedliche Erklärungsansätze. Lachforscher Rainer Stollmann beispielsweise favorisiert die Erklärung, dass dieses Lachen mit dem Entwöhnungsprozess zwischen Mutter und Kind zu tun hat. Die Natur hat nicht genau festgelegt, wann sich Mutter und Kind trennen. Und da entdecken die Mütter bei der Fellpflege das Kitzeln. Und das Kitzeln ist sozusagen eine hochkulturelle Art, eine Emanzipation zwischen Mutter und Kind zu vollziehen. Und das können Sie jetzt übertragen auf alles Lachen, das Menschen auch haben, sich von Abhängigkeiten zu lösen. Auch wenn wissenschaftlich nicht eindeutig ist, ob diese These zutrifft, Fakt ist, dass seit einigen Jahren immer mehr Menschen dem Gedanken folgen, sich durch Lachen zu befreien. Von Stress, Ängsten und Anspannung. Lach-Yoga heißt der Trend. Wir beginnen mit einer Vorstellungsrunde auf Lach-Yoga-Art. Das heißt, jeder sagt, ich bin hier, glaube ich, der einzige Mann heute. Also jede sagt ihren Namen. Alle lachen, als ob sie einen richtig guten Witz gehört haben. Dann sagst du dann, erklärt Alex Bannes, Lach-Yoga-Lehrer aus Hamburg. Und ich fange mal an, mein Name ist Alex. Ich komme aus Hamburg-Stellingen. So wie hier in Hamburg-Altona treffen sich mittlerweile in fast allen deutschen Städten und in über 100 Ländern Menschen zum Lach-Yoga oder zu Lachtreffs. Dafür brauchen sie weder Sportkleidung noch eine Veranlagung zum Witze erzählen, sondern einfach den Wunsch zu lachen. Ob das bewusst hergestellte Lachen tatsächlich auch die positiven Effekte hervorruft, wie das echte, fette Lachen, das beurteilen Wissenschaftler unterschiedlich. Während manche Lach-Yoga als unechtes Lachen ablehnen, hält der Psychotherapeut und Lachforscher Michael Titze es durchaus für eine gute Möglichkeit, um im Alltag mehr zu lachen. Dann entsteht genau das, was in der Frühgeschichte des Menschen eben zu einem kohäsiven Lachen geführt hat. In diesem Lachen wird auch das einzelne Individuum sich sofort in seinem Selbstwertgefühl gestärkt fühlen. Und das ist dann ein ungeheurer therapeutischer Effekt, der sich ganz spontan ergibt und dazu führt, dass dieser Mensch sich in seiner Individualität dann anders definieren kann. Vor allem Menschen, die Angst haben vor Kontrollverlust und deshalb häufig nicht gerne lachen, können von einem Lachtraining profitieren. Denn durch das Ausschütten der Hormone, die mit dem körpereigenen Belohnungssystem zusammenhängen, wie etwa Dopamin, Oxytocin und Serotonin, steigt das Selbstwertgefühl. Ein Ansatz, den Mediziner immer häufiger auch zu therapeutischen Zwecken nutzen. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wir haben tatsächlich auch einmal in der Woche Humortraining mit den Patienten. Unsere Patienten haben zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen oder Traumafolgestörungen oder körperliche Symptome aufgrund von psychischen Problemen. Sagt Barbara Wild. Die Psychiaterin setzt dieses sogenannte Humortraining bei ihren Patienten seit Jahren als Zusatztherapie ein. Denn die Chefärztin der Fliedner Klinik in Stuttgart hat beobachtet, dass es den Patienten dadurch leichter fällt, sich von sich selbst und ihren Problemen zu distanzieren. Durch das Humortraining werden sie selbstbewusster und auch sicherer im Umgang mit anderen Menschen. Die Teilnehmer sagen, dass sie leichter heiter werden, dass sie mehr Freude daran haben, dass sie im Kontakt mit anderen Menschen heiterer sind. Am Anfang ihrer Forschungstätigkeit wollte die Nervenärztin Barbara Wild das Humorzentrum des Menschen ergründen. Das aber hat sie im Laufe der Jahre aufgegeben, denn ein Humor- oder Lachzentrum gibt es nach gegenwärtigem Forschungsstand nicht. Je nach Anlass des Lachens sind verschiedene Gehirnregionen aktiv. Ob wir uns freuen, gekitzelt werden, Schadenfreude empfinden oder einen guten Witz hören. Die verschiedenen Lacharten rufen die unterschiedlichsten Reaktionen im Gehirn hervor. Wie auch immer, die Bedeutung von Humor und Lachen in der Medizin und der Psychotherapie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Davon ist die Stuttgarter Psychiaterin überzeugt. Offenbar aber hat das Lachen kein gutes Image in unserer Kultur. Das passt interessanterweise auch zur folgenden Erkenntnis von Barbara Wild. Wir haben bei einer Kernspinnenstudie gefunden, dass wenn die Probanden erheitert gelächelt haben, dann wurde die Aktivität in der rechten vorderen Hälfte des Gehirns runtergefahren. Da weiß man aus anderen Studien, dass das ein Gebiet ist, was eben auch damit zu tun hat, soziale Handlungen zu beobachten und auch zu unterdrücken. Also ich glaube, dass man zumindest als Erwachsener erstmal die Unterdrückung des Lachens ausschalten muss, bevor man dann tatsächlich lacht und dass das sicher bei manchen Menschen leichter geht als bei anderen. Das Stirnhirn ist evolutionär betrachtet ein recht junger Teil des Gehirns. Es ist vereinfacht gesprochen für Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle zuständig. Dieser Teil des Gehirns muss quasi ruhig gestellt werden, damit ein Mensch überhaupt lachen kann, wie die Kernspinnstudie nahelegt. Diese Tatsache verweist darauf, dass erwachsene Menschen das Lachen aus sozialen Gründen unterdrücken und dass es tatsächlich als eine Art von Kontrollverlust erlebt werden kann. Das sieht auch der Bremer Lachforscher Rainer Stollmann so. Das hängt damit zusammen, dass wir Erwachsenen ja realitätstüchtig sein müssen, ein Kind aber als Lustbündel auf die Welt kommt. Das heißt, das kennt die Realität ja gar nicht. Kleine Babys schreien, wenn es ihnen nicht gut geht. Das heißt, sie folgen alleine ihrer Lust, also der Beseitigung von Unlust. Und das müssen wir Erwachsene ja in der Kindheit lernen, dass das nicht geht. Wir bilden einen Realitätscharakter aus und der hindert uns am Lachen. Genau deshalb arbeitet der Psychologe Michael Titze als Lachtherapeut und die Psychiatrieprofessorin Barbara Wild mit Humortraining. Um ihren Ansatz wissenschaftlich zu unterfüttern, misst Barbara Wild körperliche Daten, um herauszufinden, was das Lachen im Organismus verursacht. Die Chefärztin der Fliedner Klinik in Stuttgart hat zum Beispiel eine Studie mit Angina pectoris-Patienten durchgeführt. Viele Menschen, die unter derart massiven Herzproblemen leiden, werden zusätzlich auch noch depressiv. Ein negativer Kreislauf ist die Folge, aus dem sie oft nur noch mit viel Mühe wieder herauskommen. Deshalb wollten Barbara Wild und ihr Team wissen, ob ein mehrwöchiges Humortraining daran etwas verändern kann. Wir haben auch bei denen das Stresshormon Cortisol im Haar bestimmt. Da kriegt man dann immer einen Eindruck drüber, wie das Stresslevel in den letzten Wochen gewesen ist. Und da war dann bei denen, die am Anfang erhöhte Werte hatten, am Ende die Werte niedriger. Weniger Stress. Dieser Befund passte zur Selbstauskunft der Patienten. Die hatten nämlich per Fragebogen angegeben, sich nach dem 7-wöchigen Humortraining deutlich besser zu fühlen als vorher. Vermutlich auch deshalb, weil sie sich durch die positive Gruppenerfahrung aufgewertet gefühlt haben und dadurch auch gestärkt. Dann hat das Lachen ja auch wirklich so eine ansteckende Funktion. Wenn einer anfängt zu lachen, da gibt es ja manchmal richtige Lachepidemien, und das hat ja dann auch Effekte, gute, positive Effekte für das Gemeinschaftsgefühl. Wenn man miteinander lacht, dann hat man das Gefühl, man ist auf einer Ebene, man versteht sich miteinander. Das geht dann ganz schnell. Die Fähigkeit des Menschen zu lachen ist also nach gegenwärtigem Forschungsstand deutlich mehr als nur eine schöne, aber überflüssige Laune der Evolution. Das scheinbar sinnlose Herumprusten, still in sich hineingluchsen, das Kommunizieren durch ein feines Lächeln, das Vertrauen schaffen durch gemeinsames Lachen. Das alles unterscheidet den Menschen von anderen Spezies. Warum Lachen darüber hinaus wie ein Gesundbrunnen wirken kann, auf körperlicher wie auf geistiger Ebene, diese Frage kann eigentlich auch heute noch niemand genau beantworten. Lachen. Kein Witz der Evolution. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast rund um unseren Schwerpunkt Wunderwerk Mensch. Dieses Mal von Daniela Remus. Die Sprecherin war Katja Amberger. Technik Christine Frey. Regie Axel Wostri. Redaktion Gerda Kuhn.